WDR 5. Neugier genügt. Meines Wissens nach ist es relativ marode und von daher denke ich, ist das so eine tickende Zeitbombe. Ja, weg damit. Es geht nur unkalkulierbare Gefahr davon aus. Es liegt direkt westlich von uns. Wir sind direkt in der Luftlinie. Die Luft kommt vom Atlantik zu uns rüber und klar ist das ein Problem. Natürlich macht mir das Sorge. Die Belgier haben das nicht im Griff, die Ingenieure haben das nicht im Griff. Die gefühlte Bedrohung liegt etwa eine Stunde südwestlich von Aachen entfernt. Nähert man sich dem Kernkraftwerk Tihange in Belgien mit dem Auto, fährt man durch sanfte Hügellandschaften. Vorbei an endlos scheinenden, goldenen Weizenfeldern, Maispflanzen, saftigen Streuobstwiesen. Kühe grasen träge im Grün. Mitten in diesem Idyll, in einem kleinen Waldstück, lugt plötzlich die obere Silhouette eines grauen Kühltums hervor. Als würde er sich verstecken, liegt er in einer Mulde, umsäumt von großen Laubbäumen. Keine 5 Minuten später, unmittelbar vor dem Atomkraftwerk. Es liegt direkt an der Maas. 3 gewaltige Kühltürme ragen in den Himmel. Sie stehen versetzt auf einem weitläufigen Gelände, dazwischen rechteckige Kraftwerksgebäude und unzählige Strommasten. An einem der Betonblöcke kleben Arbeiter weit oben, klein wie Ameisen. Sie scheinen die Außenhülle auszubessern und zu reparieren. Der Betrieb soll weiterlaufen, möglicherweise auch für den seit mehr als einem Jahr stillgelegten Reaktor Tihange 2. Und genau das ist für Jörg Schellenberg vom Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie das Problem. Ja, in Tihange 2 sind im Reaktordruckbehälter, also wirklich dem Herzstück eines Atomkraftwerks, tausende von Rissen gefunden worden, die bis zu 15 Zentimeter lang sind und auch in alle anderen Himmelsrichtungen eine Ausdehnung haben. Also man kann sich das eher löchrig und rissig vorstellen. Wir sind wirklich im Reaktordruckbehälter, also der Stahlbehälter, der letztendlich die Brennelemente, also das, wo die Kernspaltung stattfindet, ummantelt und auch vor der Außenwelt sichern soll. Und genau dieser wirklich neuralgische Punkt im Atomkraftwerk, dort befinden sich tausende riesengroße Risse. Und durch diese Fehlstellen ist der Druckbehälter nicht mehr sicher. Nach den Ereignissen von Fukushima 2011 hat sich das Aachener Aktionsbündnis gegen Kernenergie gegründet. Ein Zusammenschluss von Bürgern und Politikern, die sich auch von deutschen Wissenschaftlern beraten lassen. Schon öfter haben sie gegen das belgische Kernkraftwerk Tihange demonstriert, direkt davor oder am Dreiländerpunkt, wo belgischer, niederländischer und deutscher Boden zusammenwächst. Ein symbolischer Ort, denn käme es zu einem größeren Störfall im Kernkraftwerk, würden das vermutlich alle 3 Nationen zu spüren bekommen. »1975 ist das Atomkraftwerk Tihange ans Netz gegangen. Pannen gab es immer wieder. Die Risse im 2. Reaktor allerdings haben noch mal eine ganz andere Qualität.« Vor 3 Jahren entdeckten Techniker erstmals die sogenannten Wasserstoffeinschlüsse bei Wartungsarbeiten. 2000 Risse, bis zu 9 cm lang. Der Reaktor wurde daraufhin abgeschaltet, nicht nur einmal. Nach zwischenzeitlichem Betrieb musste er erneut heruntergefahren werden. Bis heute liegt er still. Untersuchungen zeigten, dass die ständige radioaktive Strahlung während des laufenden Betriebs den Stahl im Druckbehälter unerwartet brüchig gemacht hat. Ultraschallmessungen brachten zudem viel mehr Risse im Reaktorbehälter zum Vorschein, nicht 2000, sondern 3150. Und die waren auch noch doppelt so groß als zunächst angenommen. Ein Skandal, der, so glaubt Jörg Schellenberg, zudem durch die belgische Atomaufsicht verschleiert worden ist. In den Detailunterlagen sind Grafiken sichtbar, wo die Rissgröße in ganz anderen Zusammenhängen zu anderen Bewertungen dargestellt sind. Und in diesen Grafiken sind diese Rissgrößen schon damals erkennbar, im Jahre 2012. Man hat aber in der Zusammenfassung, die man der Öffentlichkeit präsentiert und die auch Journalisten und interessierte Laien lesen, hat man aber ganz andere Rissgrößen publiziert. Also es ist eine ganz, ganz bewusste Täuschung und Lüge der Öffentlichkeit. Das ist ein Betrug. Den Vorwurf weist die Föderale Agentur für Nuklearkontrolle, FANK, strikt zurück. Doch die Glaubwürdigkeit der belgischen Atomaufsichtsbehörde ist für Kritiker schon länger angekratzt. Nicht zuletzt wegen ihres Leiters Jan Beens und dessen atomarer Vergangenheit, findet Jörg Schellenberg. Jan Benz war den überwiegenden Teil seines Berufslebens von Electrabel angestellt, also der Firma, die heute die Probleme hat, die er jetzt als Leiter der Aufsichtsbehörde bewerten muss, war Leiter des Atomkraftwerks Doel, also eines der Atomkraftwerke, was auch diese Risse hat, und muss heute letztendlich darüber befinden, ob er dieses Atomkraftwerk, also sozusagen sein Atomkraftwerk, jetzt wieder in Betrieb nimmt oder für immer ausschaltet. Und dann war Jan Benz noch beim weltweiten Atomverband World Association of Nuclear Operators, WANO, beschäftigt, einer Interessenorganisation der Atomindustrie. Die Sprecherin der belgischen Aufsichtsbehörde, Nele Scheerling, kann nachvollziehen, dass manche darin einen Interessenskonflikt sehen. Aber Tatsache ist auch, dass die nukleare Welt in Belgien ziemlich klein ist. Will man also einen leitenden Direktor, der weiß, wovon er redet und der fähig ist, diese komplexe Materie zu verstehen, dann landet man automatisch bei jemandem, der in irgendeiner Weise mit der Atomindustrie vernetzt ist. Aber nicht nur das hat Jan Benz Kritik eingehandelt. Auch mit Schmiergeldvorwürfen machte er in der Vergangenheit von sich reden, betont Frederik Arends, Parteivorsitzender der wallonischen Grünen Partei Ecolo. Er hat zuletzt in einem Interview mitgeteilt, dass er seiner Zeit, wo er in Kasachstan für Electrabel gearbeitet hat oder für Tractebel gearbeitet hat, dass er da ganz eindeutig mit Schmiergeldern in Kontakt gekommen ist. Das hat er offiziell zugegeben. Das sind Praktiken, die können wir nicht einfach so akzeptieren. Das heißt, wir haben unsere Zweifel bei dieser Person. Die Behörde hält trotzdem an ihrem Direktor fest. Seitdem er Generaldirektor der Atomaufsichtsbehörde ist, hat es niemals einen Grund gegeben, an seiner Neutralität oder Kompetenz zu zweifeln. Und die Menschen vor Ort, die Bewohner in Tihange selbst, von ihren Wohnhäusern am Hang schauen sie auf das Atomkraftwerk herunter. Nicht zuletzt aus den Medien erfahren sie von den Problemen und den Sicherheitsdebatten. Angst macht das trotzdem den wenigsten. Viele sind hier groß geworden, haben sich an die Präsenz des Kernkraftwerks in Tihange gewöhnt und manchmal auch an die Skandale. Dinge passieren. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir uns ja daran gewöhnt, dass man uns belügt. Es ist schon beängstigend. Überhaupt nicht, nein. Denn ich habe Vertrauen. Ich mache mir keine Sorgen. Als ich hierher kam, war das Kernkraftwerk schon da. Ansonsten, wenn man sich Sorgen machen soll wegen allem, was so gesagt wird, ich mache mir weniger einen Kopf. Wir haben volles Vertrauen. Wir wohnen seit 30 Jahren hier. Und wenn was passieren würde, wären wir morgen ja sowieso nicht mehr da. Denken Sie an Fukushima. Aber das alles hält mich nicht davon ab, nachts ruhig zu schlafen. Belgische Gelassenheit statt deutscher Angst? Vielleicht hängt der Vertrauensvorschuss der belgischen Anwohner aber auch damit zusammen, dass der Betreiber des Kernkraftwerks Electrabel ein wichtiger Arbeitgeber ist in der wirtschaftlich gebeutelten Wallonie. Rote Backsteinhäuser und leerstehende Industriebrachen stehen vereinzelt wie die Zeugen einer einst pulsierenden Zeit, als die Kohle- und Stahlindustrie hier noch zu Hause war. Das ist lange her. Heute ist die Kaufkraft deutlich geringer als im belgischen Durchschnitt. Und der Betreiber des Kernkraftwerks Tihange Electrabel ist der größte Stromlieferant in Belgien und beschert knapp 1000 Mitarbeitern ein gutes Auskommen. Electrabel, eine 100%ige Tochter von GDF Suez, heute Engie. Und der ist ein Global Player, gelistet an drei europäischen Börsen mit milliardenschwerem Umsatz. Kritiker werfen dem internationalen Energieriesen einen zu großen Einfluss auf die belgische Regierung vor. Vieles bleibe geheim und intransparent. Zum Beispiel im Fall von Reaktor 1 in Tihange, dem ältesten Meiler des Kernkraftwerks. Viele Dokumente seien lange geheim geblieben und nur auf Druck von Opposition und Kritikern veröffentlicht worden. Jörg Schellenberg vom Anti-Atom-Bündnis sieht darin einen Beweis für die enge Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft, zwischen belgischer Regierung und dem Betreiber Electrabel. Im Fall von Tihange 1 ist die Laufzeit bereits verlängert worden, um 10 Jahre. Das heißt, der Reaktor wird jetzt 50 Jahre laufen. Und für diese 10 Jahre Laufzeitverlängerung gab es wohl geheime Deals zwischen der belgischen Regierung und dem Betreiber Electrabel. Also die beziehen sich darauf, dass Electrabel 600 Millionen investieren muss, um den Reaktor überhaupt diese längere Zeit betreiben zu können. Und Electrabel hat dann im Gegenzug letztendlich Verhandlungen betrieben, die sicherstellen, dass sie diese Laufzeit dann auch überstehen und nicht durch neue Gesetze das konterkariert wird. Die Verflechtungen zwischen Elektra Bell und der belgischen Politik sind offenbar auch an anderer Stelle zu beobachten. Im Brüsseler Büro der Wirtschaftsministerin Marie-Christine Magem. Laut Frederik Ahrens von Ecolo hat die Atomlobby dort auf zwei Stühlen Platz genommen. Also es gibt ganz klar zwei Personen im heutigen Energieministerium, die jahrzehntelang für Elektra Bell gearbeitet haben. Und diese Personen sind aktiv an der Ausarbeitung der Gesetze, sprich auch wenn über Laufzeitverlängerung gesprochen wird und so weiter. Aber insgesamt die Energiepolitik kann von diesen Personen oder wird auch von diesen Personen mit ausgearbeitet. Und von daher gibt es eine klare Möglichkeit, die Gesetze in diese Richtung zu manipulieren oder auf jeden Fall zu beeinträchtigen. Wir bitten die belgische Wirtschaftsministerin um ein Interview, wollen von ihr wissen, wie sie sich zu den Vorwürfen der Kritiker positioniert. Nach mehrfacher Nachfrage schreibt eine Sprecherin: Wie wir Ihnen bereits am Telefon mitgeteilt haben, ist Frau Wirtschaftsministerin Marie-Christine Magem zu beschäftigt, um auf Ihre Fragen zu antworten. Laufzeitverlängerung des Reaktors Tihange 1 auf insgesamt 50 Jahre, Risse im stillgelegten Reaktor Tihange 2, die größer sind und mehr als zunächst bekannt, sprödes Material im Druckbehälter. Wie verhält sich das alles bei einem größeren Störfall? Der Reaktor könnte im Herbst wieder hochgefahren werden, so zumindest der theoretische Plan. Frederik Ahrens von Ecolo will keine Panik verbreiten, aber er hat Bedenken, sollte es einmal zu einer Katastrophe kommen. Wir haben erstens die Erdbebengefahr. Da ist Tihange ganz klar in einem Bereich, der erdbebengefährdet ist. Wir haben in der Nähe die Maas. Auch die kann Hochwasser verursachen. Auch da besteht eine Gefahr. Und wenn wir über Terrorismus reden, ja, auch seit 9/11 kennen wir eine andere Dimension des Terrorismus. Und es sind alte Atommeiler, 70er, 80er Jahre. Damals sprach noch keiner davon, dass ein Riesenflugzeug in ein Atomkraftwerk rein gesteuert werden kann. Und diese Gefahr besteht ganz klar. Auch Experten des Darmstädter Öko-Instituts bezweifeln, dass der Reaktor 2 in Tihange für eine Katastrophe wie Hochwasser gerüstet wäre. Trotzdem, auf einen Supergau wäre Belgien nicht vorbereitet, sagen die wallonischen Grünen. Die deutschen Behörden seien es aber auch nicht, meint das Aachener Anti-Atom-Bündnis. Das hat 37 Gemeinden in der Region Aachen und darüber hinaus einen Fragenkatalog zugestellt und wollte wissen, wie gut die Kommunen auf eine atomare Katastrophe vorbereitet sind. Gibt es auch ausreichend Jodtabletten? Wo sind sie gelagert? Wie ist die Feuerwehr vorbereitet? Meistens waren das Rückmeldungen, die sich dann wieder auf andere Institutionen bezogen, ohne dass sie jetzt wirklich Stellung genommen hätten, wie es bei ihnen vor Ort organisiert ist. Und was uns daran gewundert hat, ist, dass es immer sozusagen ein nach oben gucken gibt und die Hoffnung, dass das schon eine andere Behörde für sie organisiert. Aber im Katastrophenfall muss man ja schon sagen, dass es eine gewisse Zeitnot gibt. Und insofern war das schon sehr erschreckend. Wir haben eine Aussage bekommen von der Stadt Erkelenz, die sagt, wir sind auf einen solchen Fall nicht vorbereitet. Ich glaube, das trifft auf alle 37 zu. Aber wenigstens eine war so mutig, das auch öffentlich kundzutun. Obwohl das NRW-Innenministerium schon vor einem Jahr die Kommunen aufgefordert hatte, einen entsprechenden Katastrophenschutzplan im Fall von atomaren Unfällen bereit zu haben. Heute will sich der Innenminister zu diesem Thema nicht mehr äußern. Dafür, so teilt uns eine Sprecherin mit, habe er momentan keine Zeit. 65 Kilometer Luftlinie ist Aachen vom Kernkraftwerk Tihange entfernt. Lothar Barth, technischer Dezernent in Aachen, sieht die Stadt auf einen möglichen atomaren Ernstfall gut vorbereitet. Trotzdem hat Aachen gemeinsam mit anderen Kommunen wie Langerwehe eine Resolution verabschiedet. Auch Erkelenz hat das vor. Das Ziel der Kommunen, die durch ihre geografische Lage die Auswirkungen einer Katastrophe wohl am ehesten spüren würden, den problembehafteten belgischen Atommeiler langfristig abzuschalten, so Lothar Barth. Aus Aachen. Es ist noch einmal ein klares Statement, dass wir das Anfahren dieses Reaktors nicht haben wollen. Und zwar, weil dieses Kraftwerk unseres Erachtens einfach Sicherheitsmängel aufweist, insbesondere die Risse in dem Druckkörper, der eigentlich dazu dient, eine Explosion quasi festzuhalten, haben uns dazu bewegt zu sagen, das wollen wir nicht mehr. Einen Einfluss auf belgische Behörden haben Kommunen wie Aachen allerdings nicht. Das sei Sache des Bundes, so die Stadt. Und das Bundesumweltministerium schreibt auf unsere Nachfrage zu den Pannenreaktoren von Doel bei Antwerpen und Tihange: Die Entscheidung, ob die beiden Anlagen nach sicherheitstechnischer Bewertung wieder anfahren können, ist durch die belgische atomrechtliche Aufsichtsbehörde zu treffen. Deutschland geht davon aus, dass die belgische Behörde ihre Bewertung und Entscheidungsgrundlagen, wie bisher geschehen, im internationalen Rahmen erläutern wird. Mit anderen Worten, auch das deutsche Bundesumweltministerium hat keinen Einfluss auf die Entscheidung der belgischen Atomaufsicht. Und eine übergeordnete europäische internationale Aufsichtsbehörde mit Weisungsbefugnis gegenüber einem einzelnen Staat gibt es nicht. Derzeit lässt der Betreiber Electra Bell den Reaktor Tihange 2 weiter testen und will sich öffentlich nicht äußern, solange diese Untersuchungen nicht abgeschlossen sind. Wissenschaftler und Ingenieure werden also weiter danach suchen, wie sich die Risse verhalten, und sie werden herausfinden müssen, ob die Risse weiter wachsen können. Doch das lässt sich kaum evaluieren, meinen Experten vom Öko-Institut in Darmstadt. Sie haben ihre Zweifel, dass man mit Labortests beurteilen kann, ob die Risse im Druckbehälter weiter wachsen und ob sie durch Strahlung beeinflusst werden können. Und Frederik Ahrens von Ecolo in Belgien schätzt die Situation genauso ein. Das Problem ist einfach, dass wir jetzt in diesen ungewissen Bereich reinkommen, wo uns kein Wissenschaftler sagen kann, was passiert jetzt. Wenn wir über diese Risse reden, wir wissen nicht genau, werden die größer, waren die schon immer da? Wir haben keine Ahnung. Die besten Wissenschaftler in diesen Bereichen, die arbeiten mit der Regierung, mit der Aufsichtsbehörde, aber keiner von denen kann ganz klar sagen, okay, diese Risse, die waren immer in dieser Größenordnung da. Und jetzt, wenn darüber gesprochen wird, über eine Laufzeitverlängerung, dann begeben wir uns in einen Bereich, den eigentlich niemand wirklich beurteilen kann. Der Betreiber Electra Bell allerdings hat ein großes finanzielles Interesse, den Reaktor Tihange 2 wieder ans Laufen zu bringen. Und sollte die belgische Atomaufsichtsbehörde dafür künftig wieder grünes Licht geben, wird kein Land der Welt das verhindern können. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.